Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jo, dann willkommen zur Sitzung der AG Geld- und Finanzpolitik. Heute ist Mittwoch, der 25. September. Traut euch bitte schön ins Pettchen ein, dass ihr da seid. Dann machen wir jetzt kurz das Organisatorische. Wir machen eine Aufnahme. Rudi hat sich schon gestartet. Wenn man das dagegen, dass Rudi leider laufen lässt. Gut, dann macht Rudi das. Dann gibt's hier Verabschiedung, Protokoll, letzte Sitzung. Jemand was dazu zu sagen? Alles okay damit? Ich höre keine Widersprüche. Dann ist dieses Protokoll so verabschiedet. Übersicht, offene Aufgabenprojekte. Wann haben wir das letzte Mal drüber gesprochen? War schon ein bisschen her, dass wir es komplett durchgegangen sind. Sonst hat da irgendjemand was er dazu sagen möchte? Das können wir mal nächste Woche oder so auf die To-Do setzen, das mal komplett wieder durchzugehen. Ansonsten, Protokollführer, alle wie immer. Rudi trägt's ins Wiki. Und als Versammlungsleitung biete ich mich heute an. Gibt's da Gegenrede? Nicht? Gut, dann machen wir das so. Schauen wir mal, was haben wir hier als Tops. Wollt ihr was eintragen? Ja, wenn ihr noch ein Thema eintragen wollt, dürft ihr das jetzt gern tun. Bisher steht noch nicht so viel drin, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen einfach von oben nach unten durch. Können ja schon mal mit dem ersten anfangen gleich. Und wer noch was eintragen möchte, kann das dann bei den Tops da unten da tun. Top 1, wer hat das eingetragen? Ich glaube Thomas. Bitte. Genau, das war ich. Ja, und zwar geht es um die nächsten Podiumsdiskussionen. Also da war erstmal meine Frage, was denn schon so geplant ist, in Aussicht ist. Da ist wahrscheinlich der Matthias Experte, der ist heute nicht da. Weiß das sonst jemand? Er hatte was mit Bloggern noch, also mit Journalisten noch was geplant, soweit ich weiß. Beziehungsweise von dem paar Ökonomen. Also eine Sache weiß ich auf jeden Fall ist geplant, mit dem Hellmeier und so weiter. Und eigentlich auch jetzt demnächst, so wie ich ihn zumindest verstanden habe, sobald die alle zugesagt haben oder Termin gefunden haben. Also ich habe das mit Matthias auch schon mal erörtert und selbst mal nachgefragt, wie das mit Ulrike Herrmann aussieht. Und er sagte, er hätte Kontakt zu ihr und die wäre jederzeit bereit und würde auch gegebenenfalls, wenn Ökonomen anwesend sind, an der Moderation beteiligt werden oder sie übernehmen wollen. Aber Matthias wollte auch noch kommen. Vielleicht sagt er selbst noch was dazu. Okay, ja. Will jemand noch irgendwie dann Kommentare dazu abgeben? Also ich finde das mit der Ulrike Herrmann ganz gut, weil sie ja einen recht guten Überblick zu haben scheint und auch recht nah bei uns. Und das vor allem vermutlich dann, also je nachdem, ob man jetzt noch jemanden dazu einlädt und wen man dazu einlädt, vielleicht eine gute, ja, einen guten Text ergeben wird für andere Piraten, um mal in unser Thema einzusteigen. Rolf? Ja, also ich würde das auch voll befürworten, Frau Herrmann einzuladen, aber man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob man das jetzt mehr als eine Veranstaltung betrachtet, die uns alle in der AG und alle interessierten Piraten Erkenntnisgewinne verschafft oder wieder mal so eine Veranstaltung zu machen, die Breitenwirkung nach außen entfaltet. Ich denke, das wäre ein wichtiger Punkt, auch bei der Überlegung, wen wir dazu einladen. Also warum wollen wir das dann machen? Rudi? Ja, in die gleiche Kerbe wollte ich auch rein. Also wir können es als Werbungsveranstaltung machen. Das wäre, wenn sie alleine kommt, weil viele Punkte gibt es wahrscheinlich nicht, bei denen wir widersprechen. Vielleicht ein bisschen noch den Horizont erweitern, weil sie noch ein paar andere Sachen mit reinbringt, die uns ein bisschen nach vorne bringen. Oder wir machen es halt eher als Streitgespräch, dass man dann noch einen zweiten mit einlädt und dann eher dort unterschiedliche Positionen ja gegeneinander ankämpfen lässt, um es mal martialisch zu sagen. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Zuge des Europawahlprogramms, da wird es ja irgendwie Anträge geben, die auch in diese Richtung gehen. Da könnte man natürlich auch ein Gespräch mit ihr dazu nutzen, um die Inhalte dieser Anträge zu vermitteln. Ja, das meinte ich gerade mit Werbeveranstaltung. Das war nicht abwertend gemeint, sondern also es wirklich als Werbeveranstaltung zum Beispiel auch für Anträge, auch für die AG und für unsere Themen und so weiter zu verwenden und es dementsprechend natürlich auch zu publizieren. Okay. Wie sehen die anderen? Ist es lieber so eine Veranstaltung mit ihr zu machen über die nächsten programmatischen Sachen oder eine generelle Diskussion? Was ist euch lieber? Also ich muss sagen, ich kenne Ihre Positionen noch nicht so genau. Das heißt, wenn wirklich da sehr deckungsgleich mit der AG ist, dann würde ich schon vielleicht noch jemanden dazu einladen und dann ein bisschen mehr als Streitgespräch. Aber ich meine, kann man so und so machen eigentlich. Gut, wenn sonst dazu nichts, was ist mit Wolfgang Waldner, hast du noch mal reingeschrieben? Ja, das hat Piratus hat das gut ins Spiel gebracht. Also der Wolfgang Waldner ist ein recht harter Kritiker des derzeitigen Systems. Also er vertritt die These, dass sämtliche Wirtschaftskrisen gesteuert sind durch die Geldpolitik und die VWL dazu dient, diese Steuerung zu verschleiern. Ja, ich habe auf der Mailingliste ging schon ein bisschen eine Diskussion darüber los. Rolf unter anderem meinte auch, dass wir erst unsere Hausaufgaben machen müssen, bevor wir ihn einladen, weil er eben schon sehr breit alle möglichen Theorien kritisiert. Und ja, ich bin mir auch unsicher, ob das der beste Kandidat ist. Aber ja, vielleicht könnten wir es mal probieren. Noch jemand eine Meinung, die er äußern möchte zu Wolfgang Waldner? Da würde ich warten, bis Matthias nachher da ist. Ich glaube, der kann auch was sagen zu ihm. Aber ich hatte noch eine kurze Anregung zu Ulrike Herrmann. Wie wäre es denn, wenn wir Fipsi Rösler dann dazu einladen? Der ist dann ja, hat dann ja wenig zu tun, dann könnte er ja mit ihr dann auf dem Podium sitzen. Ja. Die Auffanggesellschaft für FDP-Politiker. Wir sind doch hier kein Auffangbecken für abgeheifterte Politiker, also bitte. Wir können auch Ihre Aussagen selber irgendwie durchlesen und dann über die Mailingsliste uns ein bisschen vertiefen. Ja, zum Teil ist es ja schon geschehen, also zumindest dieser Artikel da im Le Monde ist ja mehrmals rumgegangen. Und wie gesagt, ein paar von den Sachen oder fast alle von den Sachen sind auch in Anträge bei dem europäischen Initiative Europäisches Wahlprogramm mit eingeflossen. Rudi? Ich habe es aus Versehen an Wischer geschickt, nicht an die Gruppe, deswegen habt ihr das nicht gesehen, ich habe mich zu Wort gemeldet. Ich hatte mir sowieso vorgenommen, ihr Buch zu kaufen und ich denke mal, so schnell kriegt man die sowieso nicht zu fassen. Da kann ich ja vielleicht im Laufe des Oktobers oder so mal in Ruhe das mal lesen und der ein oder andere macht das ja vielleicht auch noch und vielleicht gibt es dann ja ein paar strittige Punkte, wo man dann tatsächlich sagt, Moment, darüber müssen wir immer diskutieren. Ja. Also so. Vielleicht, dass man, Matthias wollte das machen oder wie war das? Ich habe das vorhin nicht mitbekommen. Oder hängt es dran an ihr, dass sie einfach mal die grundsätzliche Bereitschaft erklärt und wir gucken dann mal wann und wie und welcher Form. Vielleicht sie auch mal fragen, was sie sich lieber darunter vorstellt. Entweder eine Art Streitgespräch mit anderen oder lieber alleine mit uns oder so. Das müsste man ja auch berücksichtigen dabei. Ja, also Matthias hat sicherlich schon Kontakt mit ihr, insofern wäre es nicht halt am einfachsten, wenn er da mit ihr das nächste Mal redet, sie darauf anspricht. Ich könnte das Matthias zutragen, wenn es gewünscht ist. Jemand was dagegen, wenn Wische das Matthias zuträgt? Scheint nicht so. Gut. Dann wären wir mit dem Top 1 auch schon durch, wenn nicht noch jemand was zu sagen hat dazu. Und dann würden wir jetzt zu Top 2 kommen. Ja, eingebracht habe ihn auch ich. Mir ging es darum, dass die Tage 3 Diskussion ein bisschen eingeschlafen ist mittlerweile und wollte mal Axel fragen, was er so geplant hat, ob er das irgendwie fortführen will oder wie er es fortführen will. Und ich habe da ein bisschen was geschrieben. Vielleicht kann er das gleich mal ausführen. Ja, ich bin ja hier. Ja, die Tage 3 Diskussion ist für mich noch lange nicht beendet. Ich habe die nur im Moment, also zumindest was mich angeht, in die Zeit gesetzt. Erstmal einige Monate vergehen lassen. Denn dieser Ansatz, meine ich, steht und fällt auch mit den Tage-2-Salden, die ja immer noch nicht so verstanden werden, dank auch eines schönen Buches des Herrn Professor Sinn, was sie wirklich sind. Wischer hat es, glaube ich, mal irgendwo geschrieben, oder Patrick, gesagt, eigentlich sind das doch Euro-Devisen. Und das stimmt ja auch. Und darüber ist mir der Gedanke gekommen, zunächst erstmal in Tage 2 erstmal richtig Licht reinbringen, um dann wieder in das Tage 3 wieder aufnehmen zu können. Also ich hatte mir im Zuge dieser generellen Debatte über ein endogenes System überlegt, ob wir nicht erstmal das beiseite lassen, ob man jetzt irgendwas Tage 3 nimmt oder irgendeine andere Form mit unendlichem Zentralbankgeld. Dass man sich erstmal überlegt, wie könnte denn überhaupt so ein endogenes System funktionieren in der Steuerung und in der Außenwirkung? Ein guter Gedanke. Da ist bei mir im Kopf einiges drin, was in sich schlüssig ist. Wo habe ich das hinten und vorne noch nirgendwo mal zusammenhängend zu Papier gebracht? Also ich finde immer, wenn man so sagt, wie könnte ein endogenes System funktionieren, das finde ich irgendwie ein bisschen absurd, weil de facto haben wir ja ein endogenes System. Also die Zentralbankgeld beschränkt de facto ja nichts mehr. Deswegen finde ich es auch irgendwie ein bisschen krass, dass auf das Tage 3 so viele Widersprüche gekommen sind, weil wir de facto ja fast genau so ein System haben. Rolf? Ja, also dem würde ich widersprechen. Was wir haben, ist eine Politik, die das Endogene unseres Geldsystems total in den Vordergrund rückt. Das System selbst ist eben eine Mischform und lässt halt ohne strukturelle Veränderungen zu benötigen jederzeit eine andere Geldpolitik zu. Die Finanzpolitik. Wie man Steuern ausgestaltet, wie man die Einnahmeseite insgesamt gestaltet und die Ausgabeseite eben auch wieder mal ein bisschen richtig rückt. Naja, also ich habe mehr abgehoben auf die Mindestreserve, die könnte man jederzeit von 0 bis 9, bis 100% variieren und dann ist eben dadurch der Unterschied deutlich gegeben, ob wir ein eher endogenes oder exogenes System nutzen. Also alle meine Gedanken, wo ich mal angesetzt habe, führt immer zum gleichen Ergebnis. Das einzig Entscheidende sind die Aktiva, sprich die Vermögensseite, die in Banken dokumentiert ist. Liegt hier Mist, faule Kredite, null sogenannte toxische Wertpapiere, ist das Mist? Muss man sich fragen, wie sie die entstanden. Liegen solche Dinger überhaupt nicht in Banken drin, wie es ja überwiegend im Sparkassenverband der Fall gewesen ist, gibt es keine Schwierigkeiten. Und alles konzentriert sich nachher auf die Aktivseite von Banken. Und auch diese komische Mindestreserve-Geschichte, die ja immer noch ganz, ganz wichtig ist, leitet sich exakt genau von den Vermögenswerten in den Banken ab und von nichts anderem. Und da konzentriert sich nachher alles drauf. Und wer da den Augenmerk drauf legt und hier hinkommt, der wird zumindest erstmal die Grundstabilität, das Fundament haben. Ja, das wäre auch noch ein Punkt, den wir vielleicht auch als Fortführung diskutieren könnten. Ich würde den dann nennen, wie Banken abgewickelt werden oder abgewickelt werden sollen, beziehungsweise wer die Verluste von der demnächst kommenden Abschreibung oder was auch immer, Krisen tragen soll. Das erstmal auch relativ unabhängig davon, wie denn das System dann genau ausgestaltet ist, sondern man muss einfach definieren, wer soll es machen, wer soll es auf sich nehmen. Darüber könnte man sicherlich auch nochmal intensiv diskutieren. Also für mich hat das ganze Thema auch extrem viel mit Einlagensicherung zu tun. Also weil im Prinzip geht es ja darum, dass so die Einlagenpassivseite der Banken irgendwie vergemeinschaftet wird und dafür muss man sozusagen auf die Aktiva schauen. Und das wird irgendwie heutzutage, werden ja auf die Aktiva eher nur geschaut, wenn eine Bank viel Abgang von Giralgeld hat und dadurch irgendwie seine Kundenguthaben irgendwie ersetzt werden durch Zentralbankkredite. Und dafür braucht man dann die notenbankfähigen Sicherheiten. Und wenn man quasi sagen wird, dass die Notenbank alle Einlagen auf der Passivseite garantiert, dann müsste man auch für jede Einlage so eine Sicherheit quasi verlangen. Und dann ist man eigentlich genau bei dieser Kontrolle der Aktiva. Hat das jeder verstanden? Ja, also ich bin strikt dagegen, dass die Notenbank überhaupt etwas garantiert. Die Banken selber haben dafür gerade zu stehen. Ganz klar und eindeutig. Und sonst niemand. Die haben die Aktiva hineingenommen, die stehen auch dafür gerade. Und die Frage, wer trägt nachher die Verluste? Das ist klar, immer der Steuerzahler, weil der verliert sein Geldvermögen. Die Gestaltung, wie das ist, da gibt es ja diesen einen Weg, der jetzt in der Realität beschritten worden ist in Zypern. Man hat gesagt, es ist mir völlig egal, ob das Giralgeld oder Geldanlage ist, alles über 100.000 ist betroffen und bis 100.000 nichts. Und die andere Variante ist, man arbeitet halt die Verluste von unten nach oben auf der passiven Seite ab. Eigenkapital ist ja schon null und als nächstes kommt das hybride Eigenkapital, das ist halt weg. Und als nächstes kommt die Bankschuldverschreibung, das ist halt weg. Und das bedeutet, dass alles, was Giralgeld ist, unangetastet bleibt. Das ist nur die Frage der Gestaltung. Wer sie auf keinen Fall tragen kann, technisch gar nicht tragen kann, das sind Staaten. Staaten können nur die weggefallenen Aktiva durch neue Aktiva ersetzen, was halt dann eben Staatskredite oder Staatsanleihen sind. Ja, gut, dabei füllen sie ja das Eigenkapital auch wieder auf. Aber das wäre halt so eine Sache, die man diskutieren könnte, was du also angesprochen hast, ja, wie soll denn die Haftungskaskade sein? Ich könnte mir auch noch ganz andere Dinge vorstellen, dass die Zentralbank zum Beispiel einen Teil übernimmt und ähnliches. Aber das, wie gesagt, wäre meiner Meinung nach so mal ein Thema, was wir vielleicht auch in Zukunft mal als Fortführung planen können. Also das musst du mir irgendwann mal erklären, von mir aus im Dialog, wie die Zentralbank jemals kapitalisieren kann. Im momentanen System kann die Zentralbank nur monetarisieren, aber kapitalisieren kann sie nicht. Sie soll auch nicht kapitalisieren, sondern nur die Verluste tragen. Sie soll also die toxischen Papiere kaufen. Zum Beispiel, ja. Man kann, das war eine Variante, die dann, tja, was muss man machen? An sich das gleiche wie bei Staatsanleihen. Das toxische Papier läuft aus, zum Beispiel im Jahr 2017, Gesamtvolumen 80 Milliarden. Dann wird einfach dieses Ablaufdatum ignoriert und es wird einfach um 20 Jahre verlängert. Was bei Staatsanleihen in Ordnung ist, wäre bei diesen, halte ich bei den toxischen Papieren für falsch, und dann die Ursache angehen. Wie sind diese toxischen Papieren entstanden? Das im Klartext, die waren von Beginn an, mit der Geburt, waren die schon nichts wert. Und warum ist es passiert, dass man denen eine ganze Zeit lang, ein paar Jahre, abartige Werte zugestanden hat? Die Ursachenforschung an dieser Stelle und die Ursachenbeseitigung, das ist, halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, den Aufkauf meine ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte mir noch andere Sachen vorgestellt, aber wie gesagt, das würde ich dann lieber in einem Gespräch, in der Diskussion mal klären. Wäre das was? So als ein Punkt? Wir hatten eigentlich auch Zeit, weil das der letzte Punkt ist, oder? Ja, Dialog ist gut. Also versuch's mal zu formulieren, schick mir eine Mail, nimm noch einen anderen mit dem Verteiler oder zwei. Also ich hab's im Moment überhaupt nicht verstanden. Null und nichtig, weil ich den Buchungssatz nicht aufbauen kann. Also ich baue den Buchungssatz grafisch auf. Aber am Ende ist es ein Buchungssatz und diesen kann ich nicht aufbauen. Es geht einfach nur darum, dass die Bank quasi abgewickelt werden kann, mit einer Haftungskaskade Leute haften können. Und dann bleibt noch irgendwas übrig als Verlust quasi oder als Endergebnis, wenn die Bank abgewickelt wird. Und das sind die Zentralbankkredite, die die Bank noch offen hat. Und diese wird dann einfach von der schreibt die Zentralbank dann einfach ab. Ist das verständlich? Ja, also dann zurück zur Tage 3 Fortführung. Von da sind wir ja jetzt gekommen. Also mein erster Gedanke, der mit dem ich schon einige Zeit der im Kopf herumschwirrt, ist, zunächst erstmal das Tage 2 sauber durchleuchten und mit dieser Basis, die dann hoffentlich, ich bin mir sicher, wenn die steht, dann kann man tatsächlich in das Tage 3 hineingehen. Denn dieser Gedanke ist ja, ich sag mal, so innovativ, die Abschaffung der Zentralbank und damit nach meinem Verständnis ein echtes Vollgeldsystem entsteht, also ein einziges Geld existiert und nicht irgendwo ein zweiter Bereich, der referenziert, ob nur mit 0% oder 100%. Genau ein einziges Geld, so wie es früher war, Goldgeld. Ein einziges Geld und sonst nichts. Nach der Huberschen Definition ist ein Goldgeldsystem kein Vollgeldsystem. Ist ja auch richtig. Also wir können gerne auch über Tage 2 reden. Wie gesagt, sonst meine Alternative wäre gewesen, unabhängig davon, jetzt ob jetzt Tage 3 oder irgendwas ähnliches, einfach von einem endogenen System auszugehen und endogenes System betrachten in den Auswirkungen und in bestimmten Eigenschaften, wie zum Beispiel, wie soll die Haftung bei Banken funktionieren oder eben wie soll die Geldmenge oder die Geldmengensteuerung in dem Endgültigen-System allgemein funktionieren. Von mir aus mit Verbindung zu Fiskalpolitik oder weiß der Geier was. Rolf? Ja, also das würde ich voll unterstützen. Ich halte das nicht für fruchtbar, sich da in einer Variante wie Target 3 abzuarbeiten, solange halt diese Fragen grundsätzlich nicht hinreichend erörtert worden sind. Ich hatte ganz konkrete Anfragen an die Bundesbank gestellt zum Target 2, nämlich ich wollte auch ganz genau wissen, wie dort gebucht wird. Aber ich habe da leider keine konkreten Antworten zurückgekriegt, sondern irgendein Blabla. Durch den Wahlkampf kam ich jetzt nicht dazu, da dann noch einmal nachzuhaken und mit der Bitte, die mögen bitte die konkreten Unterlagen rausrücken. Axel? Ja, Wischer hat die Geldmenge angesprochen. Auch bei der Geldmenge, da werden wir uns noch einmal ganz richtig die Karten legen müssen, welche Geldmenge konkret überhaupt im Fokus stehen muss. Und ich bin immer noch der Ansicht, die einzig entscheidende Geldmenge, die wirklich in den Fokus gerückt worden muss, ist die potenziell kaufkraftwirksame Geldmenge, die sehr, sehr schwer zu ermitteln ist, aber es ist keine Unmöglichkeit. Denn einfach nur, wie es bei diesem monetativen Ansatz passiert. Aber wir gucken nur auf die Zentralbankgeldmenge und mir ist es völlig egal, ob davon die Hälfte gerade gespart ist und auch nicht wieder als Kredit draußen, so ein Kram. Darauf will ich hinaus. Es ist nur diese eine Geldmenge entscheidend. Zunächst unabhängig von ihrer Einkommensverteilung. Das ist ein anderes Thema. Das ist später das viel wichtigere Thema. Aber wenn wir uns immer einig sind, dass wir weichen damit ganz ab von den bisherigen Geldmengen der Definition. Aber am Ende haben wir das im Fokus, was wirklich entscheidend ist. Und von da kann man sehr viel ableiten. Ja, noch jemand was zu sagen? Ich schreibe sonst gerade mal im Pad meine Idee, was wir als nächstes machen könnten. Ja, also ich sehe halt den Vorschlag von Wischer auch so, dass man nicht als ideal formuliert, dass man ein rein endogenes oder aber ein rein exogenes Geldsystem haben möchte und sich Gedanken darüber macht, wie das dann in der Folge am besten zu realisieren ist, sondern wir sollten die eigentlichen Ziele, die Geldpolitik verfolgt, betrachten und uns dann überlegen, wie man die am besten erreichen kann, sei das mit einem rein endogenen oder exogenen System oder einer Mischform. Das halte ich für viel produktiver. So, ich habe es da formuliert, 8 Zeile 80, also unabhängig von Tage 3 quasi, von dem aus direkten Vorschlag, darüber zu diskutieren, wie eine Geldmengensteuerung in einem endogenen System überhaupt funktionieren kann und wie die Wirkung im globalen Zusammenhang ist. Also wie ist die Wirkung neben den heutigen Systemen, wenn die parallel zum Beispiel existieren würden? Und zweitens, wie sollen Banken heute und in einem endogenen System abgewickelt werden? Ja, das abgewickelt, das wäre ich ja glücklicher, wenn das einfach mal etwas neutraler formuliert wird, wie behandelt werden. Darunter kann auch die Abwicklung sein. Es gibt ja auch den Zustand, die Lücke, die Verlust ist ja gar nicht so umfangreich. Und da Banken ja im Gegensatz zu realwirtschaftlichen Unternehmen, gerade produzierenden Unternehmen, garantiert ja noch aktiver haben, die Einnahmen bescheren und damit auch Gewinne, ist eine Abwicklung ja nicht zwingend notwendig, sondern einfach, das heißt, in einen Status quo der Beobachtung oder der Kontrolle zu setzen, dann dauert es halt 3 oder 4 Jahre und siehe da, mit einmal hat sich der Verlust nur durch die garantierten Einnahmen der aktiven Seite mit einmal von alleine erledigt. Also die Höhe des anstehenden produzierten Verlustes der Bankmanager, die ist entscheidend. Klar, ich habe es umformuliert in bei auftretenden Solvabilitätsverletzungen behandelt werden. Da bin ich jetzt etwas glücklicher, also ich persönlich zumindest. Diese Diskussion mit der Bankenabwicklung und Bankenfusionierung, da bin ich mal ganz frech und sage, ich meine dahinter einen größeren Plan zu sehen, weg mit den vielen Banken, und Konzentration zu wenigen, weil die wenigen können viel besser Unfug anstellen als viele kleine, die irgendwo in einem Wettbewerb stehen. Du meinst jetzt die Bankenunion? Ja, ich bin ja ein hundertprozentiger Gegner von diesen Bankenfusionierungen. Gut. Also, wie gesagt, mein Vorschlag ist, dass wir die Themen da jetzt mal demnächst dann auf die Agenda setzen. Und zwar mache ich den auch selbst und lade mal so ein Kaminzimmergespräch ein. Möchte da jemand noch zu etwas sagen? Gut. Denn top sonstiges. Ja, irgendwie kommen heute alle Tops von mir. Und zwar geht es darum, ich lese zurzeit von Minsky Stabilizing an Unstable Economy. Und ich dachte mir, um irgendwie mir selber den Inhalt ein bisschen mehr klar zu machen und um das irgendwie auch für andere nutzbar zu machen, versuche ich, das ganze Buch in einem Wiki-Artikel zusammenzufassen. Es wird natürlich recht umfangreich, aber ich hoffe, dass ich es relativ gut auf den Punkt bringen kann und würde mich freuen, wenn es, ich meine sicher nicht die ganze AG, aber vielleicht ein paar Einzelne finden würden, die dann das mal durchgehen könnten und wir dann versuchen, da neue Punkte rauszudestillieren oder eben auch an verschiedenen Stellen zu kritisieren. Ich habe mal den Link reingestellt, das sind jetzt irgendwie die ersten zwei von 8 oder 9 Kapiteln. Okay, mir ist so eine Frage eingefallen, die mir aufkam, als ich diesen einen Artikel für die populären Irrtümer, dass die Steuerzahler nicht für die Zentralbank haften, geschrieben habe. Nämlich die Frage, vielleicht kann da jemand was zu sagen, wozu benutzen die Zentralbanken eigentlich ihre Aktiva? Also für ihre zur Verrichtung ihrer Aufgaben, was machen die damit? Wozu brauchen sie die? War das jetzt eine Frage an die Runde? Yes. Willst du es hören? Ja klar, wenn du was dazu sagen möchtest, gern. Ja, wenn du willst, im Grunde genommen genauso wie alle anderen Banken. Die Aktiva der Zentralbanken oder alle Banken, die generieren, unterm Strich gesehen, generieren die Einnahmen. Und das ist praktisch der eine Punkt, während die Passivseite der Bilanz die im Tenor Ausgaben generiert, über die Zeit betrachtet. Und das ist das ganze Spiel. Und zwischen diesem Fluss an Einnahmen und Fluss an Ausgaben muss jetzt die Bank gewissermaßen jonglieren und ihre Geschäftspolitik entsprechend ausrichten. War das das, was du hören willst, oder soll das ein bisschen detaillierter sein, oder wie? Ich konkretisiere meine Frage. Wenn Inflation droht oder Kapitalflucht oder irgendwas, kann sie dafür aktiver einsetzen, um da entgegenzuwirken zum Beispiel? Nach der konventionellen Vorstellung ist es so, dass durch die Geldmengensteuerung die Inflation eingedämmt oder sagen wir so Wachstum angeregt wird, je nach Sichtweise. Und indem sie beispielsweise durch das Quantitative Easing, durch die bisherige Geldpolitik, da wird ja entgegen vielfältiger Vorstellung nicht die Realwirtschaft bedient, sondern es werden ja die Banken bedient. Sprich, die Interbankenverflechtung oder die Interbankenkredite, die können zugunsten von Krediten gegenüber der Zentralbank reduziert werden. Und das ist das, was ja auch passiert ist. Und dann zum anderen ist es jetzt, und das hat dann realwirtschaftliche Auswirkungen, wenn in diesem Fluss von Einzahlungen und Auszahlungen eine Geschäftsbank leichter, kostengünstiger an Zentralbankgeld kommt, dann muss sie auch nicht so genau sein, was die Synchronisation dieser Einnahmen und Ausgaben anbelangt. Weil sie praktisch dann mehr oder weniger ad hoc, wenn sie einen Abfluss hat, diesen Abfluss mit neu aufgenommenem Zentralbankgeld finanzieren kann. Für Geschäftsbanken geht es ja nur darum. Warte mal, das ist jetzt schon wieder alles Geschäftsbanken, das interessiert mich nicht. Mir geht es nur rein um die Zentralbank und deren Aktiva. Und mit der Frage verbunden, wenn sie alle Aktiva abschreiben würde, ob sie damit ein Problem hat, weil sie die Aktiva für Operationen irgendwie brauchen würde. Ja, nach den Regeln der Buchhaltung natürlich. Weil wenn du alle Aktiva abschreibst, dann hast du auf der Aktivseite 0 und auf der Passivseite, die Passivseite würde ja noch bestehen, da müsste es dann eine Position einführen, die gewissermaßen ein aktivisch geführtes Passivkonto ist oder sowas ähnliches. Oder du führst irgendwelche Positionen ein, die, so wie ich es im letzten endlich auch vorschlage, dass man sagt, man kann den Bodensatz der Geldmenge, könnte man durchaus gewissermaßen den Geldschöpfungsgewinn ausschütten und dann die Gegenposition auf der Aktivseite durch eine Position ersetzen, die da heißt ausgeschütteter Geldschöpfungsgewinn. Und dem würde der Passivseite der Boden oder der wesentliche Teil der Geldmenge entsprechen. Darf ich da kurz einhaken? Also die Bank, die Zentralbank kann ja auch durch den Verkauf von Aktiva die Zentralbankgeldmenge reduzieren. Und wenn sie keine Aktiva mehr hat, kann sie das nicht mehr machen. Das war auch ein erster Punkt, den ich hatte. Eine Reihe der Aktiva hat die Zentralbank überhaupt hat überhaupt keinen Einfluss drauf, gar keinen. Das sind diese ganz normalen Pensionsgeschäfte, die werden rein durch deren Höhe rein durch die Geschäftsbanken bestimmt werden. Auf die Tage 2 Forderungsseite auch ein Aktiva hat die Zentralbank überhaupt keinen Einfluss. Setzt in Deutschland mit einmal eine Geldkapitalflucht ein in Richtung Frankreich, Spanien, Griechenland, was weiß ich wohin, dann verschwinden ja die Forderungen. Mit einmal sind die weg. Auch völlig bestimmt durch, in dem Fall nicht mal durch Banken, in dem Fall durch die Nichtbanken. Vielleicht sollten wir mal präzisieren, was Wischer meint. Meint er die EZB oder die nationalen Zentralbanken? Die EZB hat nichts. Die EZB ist nur der Saldendokumentierer. Das operative Geschäft läuft immer noch über die nationalen Zentralbanken. Wenn wir die vereinigen, dann wäre es ja schön, wenn wir die endlich vereinigen. Dann sind zumindest diese komischen Target-Salden ins Nichts verschwunden und niemand hat was verloren. Das war der Grund, warum ich gerade nachgefragt habe. Denn wenn über die EZB spricht, hat Target 2 da nichts zu suchen jetzt in dieser Frage. Und außerdem wäre die EZB ja auch die einzige, die halt durch einfach selbst erschaffen der Aktiva das wieder ausgleichen könnte. Das könnten die nationalen Zentralbanken nicht. Es sei denn, sie drucken eine Billion Dollar Münze, Euro Münze. Also ein künstliches Aktiva erzeugen. Genau. Ja, was ein Ausbuchen der Aktiva oder man sagt mit einmal, die Zentralbank führt keine weiteren Aktiva mehr, das entspricht dann der Hubbard'schen Monetative. Es wird einfach Geld erzeugt und in der Gegenseite dokumentiert mit erzeugtes Geld. Jo, darauf hätte ich auch gedacht. Die Frage ist halt nur, ob die Zentralbanken heute ihre Aktiva noch für irgendwelche Sachen benutzen, brauchen, whatever. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. Und zwar das, was für die Geschäftsbanken die Liquidität ist, nämlich das Zentralbankgeld, sind für die Zentralbanken das Gold und die Sonderziehungsrechte. Und praktisch, man hat noch diese vierte Stufe, in denen gewissermaßen ein Ausgleich gemacht werden kann, ähnlich wie das Zentralbankgeld gegenüber den Geschäftsbanken. Und bestimmte Transaktionen, die laufen dann halt mit Währungsgold. Aber dass sie die haben, ist klar. Aber was machen sie damit, mit den Aktiva? Also mit Gold zum Beispiel? Moment, die nächsten Aktiva, die da herumstehen, sind Devisen. Devisen stehen da einfach, fertig, aus, Ende. Und in dem Moment, sehr viel US-Dollars hier reinfließen als Bezahlung für deutsche Waren, dann sind da und entstehen Euros. Das früher hieß das die importierte Inflation. Man muss aber jetzt an dem Zusammenhang noch berücksichtigen, je nachdem, ob eine Zentralbank Devisen kauft oder verkauft, macht sie auch eine Kurspflege der eigenen Währung. Und das ist natürlich noch ein Sinn. Das heißt, die Zentralbanken, die sind ja daran interessiert, dass der Wechselkurs zu irgendwelchen anderen wichtigen Währungen, dass der nicht so wie der Bullet Piste rauf und runter geht, sondern dass der möglichst langsam verläuft, möglichst glatt verläuft. Und das Ganze natürlich mit diesem An- und Verkauf von Fremdwährungen tun. Gut, das kann sie aber immer, richtig? Also kaufen kann sie sowieso immer und verkaufen, wenn sie sie hat. Das sind ja Aktiva. Praktisch Fremdwährungen sind bei der Bilanz der Zentralbank Aktiva. Vielleicht für deine Frage, Bischof, vielleicht wäre es mal sinnvoll, mal die Aktiva-Bilanz der Zentralbank mal abdröseln, zum Beispiel in Goldreserven, Fremdwährungen, die Pensionsgeschäfte, also die Papiere, die da liegen. Und ich glaube, dann kommen wir auf den entscheidenden Punkt, um den es hier geht. Was machen die damit? Na, sie erzielen halt Gewinne, damit die dann wieder an die Staaten abgeführt werden, oder? Sie erzielen erstmal ihre Einnahmen damit, die zunächst zur Kostendeckung genutzt werden. Und wenn dann tatsächlich mal was übrig bleibt, die geht dann tatsächlich wieder an den Staat zurück, ja. Die haben immerhin 18.000 Beschäftigte. Letzte Struktur war früher 18.000 Festangestellte, heute 12.000 Beschäftigte und 6.000 Zeitarbeitsverträge. Lohndumping bei der EZB. Ich wusste es. Ja, nee, Entschuldigung. Die Zahlen beziehen Sie nur auf die Bundesbank. Na, noch schlimmer. Mir ist jetzt eine Sache nicht ganz klar. Eingangs habe ich die Frage, die Wischer da formuliert hat, gesehen als die Frage danach, welche Funktion die Reserven oder die Aktivseite der Zentralbank genutzt werden, eben mit dieser Eigenschaft als Lender of Last Resort, also die Fragestellung, die man dann vereinfacht betrachten könnte in einer geschlossenen Volkswirtschaft mit einer Zentralbank. Und jetzt weiten wir diese ganze Diskussion aus und sprechen über Sonderziehungsrechte, wo dann diese Rolle ja gar nicht mehr der Zentralbank zukommt. Also deshalb wollte ich von Wischer mal hören, wie seine Frage eigentlich gedacht ist. Ob das jetzt halt eine Klärung der geldtheoretischen Rolle geht oder ob das jetzt zwangsläufig dann auch diese tatsächliche Ausweitung auf die Verflechtung von Zentralbanken und BITs mit hinauslaufen sollte. Das macht es nach meiner Ansicht dann unübersichtlicher. Also im Prinzip ging es nur darum, zu klären, mit der Fragestellung, muss der Steuerzahler oder irgendjemand die Banken oder die Zentralbanken bei Verlusten rekapitalisieren. So, wenn das, sagen wir mal, es macht niemand, dann schreibt sie irgendwelche Aktiva ab und dann ist die Frage, hat die Zentralbank damit für ihre Funktion als Zentralbank ein Problem, weil sie die Aktiva irgendwie gebraucht hat oder brauchen tut? Und deswegen die Frage, was macht die Zentralbank mit ihren Aktiva? Also aus meiner Sicht braucht die, als Laiensicht, ja, ich bin ein bisschen Dauder in dem Gebiet, aber es ist so, wie war ein Lehrver, also so ein Mandat die EZB oder so, für dass sie quasi Leerverkäufe oder so tätigen kann, ja. Also das Banken, die Geschäftsbanken können Leerverkäufe oder konnten es raushauen und waren dann nicht gleich, also rechenschaftspflichtig oder so, das hat sich ja dann irgendwie wieder ausgebügelt und das wäre doch für die EZB dann quasi für ein Land of Last Resort dann dasselbe irgendwo, dass die einfach jetzt mal, wenn sie es in der Bilanz behalten würde und jetzt nicht dann auf da wieder, also drauf drängt, das wieder schon bilanziell auszugleichen, dann, also ich vergleiche es mit dem Leerverkauf dann, also wenn das möglich ist. Ich sehe da keinen Grund, wieso das eigentlich jetzt nicht möglich sein soll, gerade bei der EZB. Also eventuell müssten halt das vertraglichen Rahmenbedingungen durch die EG Normen da irgendwo da was eingebracht werden, aber dann sollte das jedenfalls möglich sein, oder? Die EG-Verträge, dass man das erweitert, da kenne ich mich ja nicht aus, aber ich denke, sagt mal jemand anders dazu was. Es war auch meine Intention, es ging nur darum, ob es noch einen Haken an der Sache gibt. Rudi? Ja, ich versuche es mal irgendwie an einem griffigen Beispiel zu machen. Also die EZB hat jetzt ja auch am Sekundärmarkt Staatsanleihen aufgekauft. Ich nehme auch mal stark an von Griechenland. Und nehmen wir nur mal dieses Beispiel. Griechenland sagt irgendwann so, wir erklären uns jetzt hier für pleite. Ist nicht mehr. So, was passiert jetzt mit den Staatsanleihen, die EZB von Griechenland hält? Die sind ja wertlos in dem Moment. Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das, worauf Wischer abzielt. Man sagt, okay, diese wertlose Staat, die ja vorher einen Wert hatte, das muss irgendwie wieder ausgeglichen werden. Das sind ja dann die Verfechter derjenigen, die sagen, das wird dann die Steuerzahler alles viel Geld kosten. Die sagen, dann muss natürlich der Staat, der EZB, dann 27% in Deutschland das Geld geben, also aus Geldern von Steuerzahlern. Die Alternative wäre, dass die EZB sagt, ja, okay, dumm gelaufen, dann ist eben jetzt diese Staatsanleihe, die vorher den Wert von 10 Milliarden hatte, die wird eben nicht abgeschrieben, sondern die bleibt hier stehen. Als ewige Staatsanleihe in einem Sonderposten. Irgendwann wird es Griechenland mal wieder besser gehen und dann melden wir uns mal wieder. Oder auch nicht. Oder keine Ahnung. In 200 Jahren schauen wir mal. Ja, genau so sehe ich das. Es sind ja letztendlich diese angloamerikanischen Ratingagenturen, die als einzige hier diesen ganzen Kram überhaupt in Frage stellen. Und ja, und dann sagt Griechenland, die 10 Milliarden, da habt ihr jetzt Pech gehabt. Weil jetzt lasse ich mich nicht weiter erpressen. Dann schreibt's halt ab. Euer Verlust. Und nun sehe ich schon die Möglichkeit, dass das EZB-System sagt, nix da, es werden jetzt 10 Milliarden griechische Schulden, oder es werden jetzt, wir zwangsoktroyieren 10 Milliarden griechische Staatsanleihen mit 0% Zins ohne Ablaufdatum. Punkt, aus, Ende. Das, was ihr beide gesagt habt, sind auch die Gedanken, die ich beim Schreiben dieses Eintrags da hatte. Nur halt, ich wollte mich nochmal absichern, ob ich was vergessen habe, was die EZB oder die Zentralbanken allgemein in Bredouille bringt, wenn sie auf einmal ihre Aktiva in irgendeiner Form losgeworden ist oder nicht mehr auf dem Markt verkaufen kann oder nichts mehr damit machen kann. Deswegen die Frage, was die damit machen, aber anscheinend ja, gibt's da nichts mehr. Ja, und das ist ja genau diese Diskussion, die häufig geführt wird, wenn immer gesagt wird, wir haften dann für diese Staatsanleihen. Ja, wenn man will, ja, dann haften wir dafür. Wenn die Politiker das wollen, dann haften wir dafür. Aber zwingend ist es nicht. Ja, so ist das. Entweder man muss sagen, Steuerzahler, jetzt werden wir dein Geldvermögen stutzen. Da hast du Pech gehabt. Oder es wird einfach ein Ersatz geschaffen. Was haltet ihr von der Argumentation, dass man sagt, die EZB oder so soll deswegen rekapitalisiert werden, weil, warum auch immer, die Finanzmärkte besonders Vertrauen verlieren, dass die Zentralbank noch handlungsfähig wäre, wenn sie ein tolles negative Eigenkapital oder wertlose Aktiva hat? Also die Vertrauensphase, die Turbulenzfrage. Also ob Finanzmärkte Vertrauen haben oder nicht, ist mir völlig egal. Das ist so unwichtig wie ein Kopf. Dadurch wird nicht eine weitere Tür verkauft, nicht ein weiteres Auto. Es wird deswegen genauso viele Autos verkauft. Da ändert sich gar nichts dran. Diese ganze Finanzwirtschaft, ein Haufen Scheinwerte. Das war's. Ja, das ist mir klar. Aber es kann ja trotzdem dann zu Turbulenzen kommen. Ja, könnte. Meine Antwort ist Antrag 007 aus der ENI gemeinsames europäisches Wahlprogramm. Dann können uns diese ganzen Ratingagenturen und Märkte mal an die Füße fassen. Ja, die US-Amis haben ein Gesetz, was den Ratingagenturen verbietet, US-amerikanische Staatsanleihen irgendwie schlecht zu bewerten. Und interessanterweise haben wir das Gesetz in Europa auch. Nur nicht in Bezug auf Staatsanleihen, sondern in Bezug auf Staatskredite bei Banken. Hier haben wir das gleiche Gesetz, das hat der Professor Werner ja herausgezogen und herausgearbeitet, dass Kredite an den Staat bei einer Bank gesetzlich festgelegt, automatisch ist der Staat, hat ja die beste Bonität, Punkt, aus, Ende. Und da ist nichts dran zu rütteln. Das heißt, wir haben an sich die gleiche Sachlage wie in den USA, nur eben in Bezug auf Kredite, nicht auf Staatsanleihen. Gut, für mich ist die Frage soweit erstmal beantwortet. Vielen Dank. Hat noch jemand sonst etwas, das er uns in dieser Sitzung mitteilen wollte? Sonst würde ich die Sitzung nämlich jetzt demnächst beenden. Matthias ist da, das heißt, wir könnten das Thema Podiumsdiskussion noch kurz abschließen. Ja, Matthias, hörst du uns? Ja. Wir haben vorhin besprochen, ob wir die Ulrike Herrmann mal zu einer Podiumsdiskussion einladen sollten. Und dabei haben wir uns gefragt, in welcher Form denn die Podiumsdiskussion stattfinden soll und wollten das mal mit dir besprechen, wie du meinst, wie wir sie hier am besten einbringen können. Ja, schön. Erstmal guten Abend. Ich war heute auf der Vorstandssitzung unten bis gerade, deswegen bin ich jetzt erst da. Bin schon die ganze Zeit dabei. Ich habe ja schon bestimmt 5-6 Mal mit ihr telefoniert, mit der lieben Ulrike Herrmann, und die steht uns auch zur Verfügung für eine Mumble-Podiumsdiskussion. Das ist schon mal die erste positive Nachricht. Ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das? Nachdem ich mit einigen von euch gesprochen habe, stelle ich jetzt fest, dass einige doch sie gerne alleine hätten, also in einem Einzelgespräch. Ich kann empfehlen jedem nicht nur diese Artikel in Le Monde Diplomatique und ich glaube eine andere Artikel war im Heise Verlag erschienen, sondern ich lege jedem hier in der AG ihr neues Buch ans Herz, Der Sieg des Kapitals, ein hochinteressantes Buch, was also wirklich vielen von uns aus der Seele sprechen dürfte. Und das werden auch, die räumt da mit den Zinskritikern auf, die räumt mit dem David Graeber auf. Also es ist eine wahre Pracht, dieses Buch zu lesen, aber ich möchte jetzt nicht so lange über dieses Buch reden. Was stellt ihr euch vor? Wie ist das Meinungsbild? Sie eher alleine zu interviewen, beziehungsweise mit ihr zu debattieren? Oder halt, wie ursprünglich vorgesehen, sie mit dem ein oder anderen Journalisten zusammen, wie beim letzten Mal, auftreten zu lassen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie nicht nur einmal für uns zur Verfügung steht. Sie hat mir sogar angeboten, bei einer großen Runde, wenn wir mal noch andere Gäste haben sollten, wie ein Schirmacher, wie ein Augstein, bla bla bla, dass sie selbst dann sogar bei einem Real-Life-Treffen für eine Moderation zur Verfügung stände. Also fand ich alles total toll. Jetzt hat sie die letzten Tage natürlich wieder wegen der Bundestagswahl viel um die Ohren gehabt, sodass ich vorgesehen habe, Anfang nächster Woche wieder mit ihr Kontakt aufzunehmen und dann die weitere Vorgehensweise zu besprechen, vielleicht sogar noch Ende dieser Woche. Rudi? Ja, also was ich mir gerade überlegt habe, war vielleicht aufgrund unserer nächsten Wahl, nach der Wahl ist vor der Wahl, also die Europawahl und auch das Thema europäisches Initiative, gemeinsames europäisches Wahlprogramm, wo ja auch viele Themen mit drinstehen. Wenn die Ulrike Herrmann schon anbietet, egal, und sie kommt auch häufiger und so, dass man vielleicht in den nächsten 6-7 Monaten versucht, einen Termin zu finden und erstmal nur mit uns. Und dann nach unserem Wahlprogramm, nachdem das steht, dass man, nicht in den nächsten 6-7 Monaten, sondern in den nächsten 2-3 Monaten erstmal nur mit ihr, und wenn dann unser Wahlprogramm steht, dass man dann eventuell dann eine Art Streitgespräch mit anderen Wirtschaftsjournalisten oder sonstiges dann noch mit dazu nimmt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Matthias, mich würde mal interessieren, du kennst sie ja besser. Wäre es aus deiner Sicht interessant, wenn man sie gewissermaßen nur mal allein hätte? Ja, durchaus. Also gerade, ich bin jetzt mittendrin in ihrem Buch, da gäbe es genug zu besprechen und in aller Ruhe mit alleine mit ihr. Während ja eine Runde mit zwei oder drei, wir ja gerne auch so ein bisschen unterschiedliche Positionen herausarbeiten, da kommt es auch zur Wirkung, aber es ist halt ein ganz anderer Verlauf dann zu erwarten. Oder es sind ganz andere Ziele, werden dann damit verbunden sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sie in beiderlei Hinsicht einzusetzen. Ja, dann wäre es doch eine ganz gute Lösung, einmal allein vor der Bundestagswahl und dann möglichst vor dem Bundesparteitag und dann möglichst nach dem Bundesparteitag noch einmal mit anderen Leuten. Ja, so hatte ich mir das gerade gedacht. Ja, dann werde ich das machen und sie bitten, demnächst zu uns zu kommen. Wir haben ja auch kurz einen Blogbeitrag gemacht, hat sie sich gleich ganz lieb wieder bedankt dafür. Werde ich das machen. Ich habe noch eine zweite Sache da am Laufen, die ist noch nicht endgültig fixiert für Oktober mit zwei Herren, weil ja insgesamt im Patch steht aktueller Stand bezüglich der nächsten Podiumsdiskussion, also nicht nur Ulrike Herrmann. Da sieht es so aus, dass Volker Hellmeier und der Robert Halver beide zugesagt haben. Auch die Schweizer stehen zur Verfügung. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, in welcher Kombination ich das einsetzen möchte. Ich wollte eigentlich den zweiten Schweizer, nicht den Marc Dietli, sondern den Markus Diemeyer, ursprünglich mit der Ulrike Herrmann und dem Marc Schieritz oder dem Wolfgang Münchau zusammenbringen. Aber wenn wir jetzt die Ulrike Herrmann alleine machen, also ich schau mal, ich werde auf jeden Fall rechtzeitig halt bekannt geben, was dann für Termine da vorgesehen werden. Weil keiner sich zu Wort meldet, frage ich kurz. Mir fiel es gerade ad hoc ein, ich habe es in 75 geschrieben, was ist mit Robert Miesig? Sollte man den auch mal ansprechen? Wenn du Kontakt mit ihm schon hast, wir haben ja beide sein Buch gelesen. Nö, aber Kontakt aufnehmen, würde ich sagen. Ne? Das fiel mir, wie gesagt, das war spontan ein. Aber was mir viel wichtiger war, wir hatten in 71, hat der Thomas Weiß auch den Wolfgang Waldner angesprochen und da hat er auch in 73 geschrieben, könnte eventuell umstritten sein. Ich habe mich davon nicht zugeäußert. Ich kann mich dunkel erinnern, dass du mal was gesagt hast. Und deswegen habe ich gesagt vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wir warten mal, bis du da bist. Zu Waldner kann ich überhaupt nichts sagen. Das ist mir überhaupt kein Begriff. Oh, okay, gut, dann habe ich das verwechselt mit einem anderen. Dann ist auch alles gut. Ich hatte in Erinnerung, dass du mir mal erzählt hast, du hast mal mit ihm telefoniert und vielleicht verwechsel ich den Namen auch und dass er gesagt hat, wäre nicht so schlau, mit ihm zu sprechen. Ah, das ist bestimmt eine andere Person gewesen. Ich habe mit so vielen Leuten telefoniert, aber Wolfgang Waldner definitiv niemals. Okay, mein Fehler. Ja, Meinungen zu Robert Miesig? Ich habe sein Buch gelesen. Er erklärt dort relativ gut die ganzen Zusammenhänge, finde ich zumindest. An einigen Stellen lässt er ein bisschen was offen, Rudi. Ich glaube, das kannst du genauso bestätigen. Da tut er sich dann nicht ganz festlegen. Gerade im Bereich der Geldtheorie und der Geldschöpfung hatte ich den Eindruck. Aber auf jeden Fall ein hochinteressanter Gesprächspartner aus meiner Sicht. Kurz in die Frage in die Runde. Wer kennt Robert Miesig nicht? Ich kenne nicht. Ich kenne auch nicht. Okay, er hat nicht nur ein Buch geschrieben, er hat auch mehrere Bücher geschrieben, aber er hat vor gar nicht allzu langer Zeit eine Vortragsreihe bei der Volkshochschule in irgendwo in Österreich gehalten. Ich habe das auch mal verlinkt irgendwie auf der Mailingliste. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich schiebe das hier gleich nochmal dazu. Also wer das Buch nicht hat und nicht kaufen will, der kann sich auch die Vortragsreihe angucken. Denn der erste Abschnitt in dem Buch ist, er ist auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben, nachdem er die Vortragsreihe gehalten hat. Also das ist im Prinzip das Gleiche. Ist halt viermal eine Stunde, oder nee, viermal anderthalb Stunden, glaube ich sogar. Aber sehr interessant zu gucken und genauso interessant zu lesen. Und die Kritik, die Matthias angebracht hat, die teile ich. Ein paar Punkte mit drin, die ich als sehr aufmerksamer Leser von Büchern, die, wo es irgendwo um Geldschöpfung geht, dann immer sage, Mensch, wie kannst du das so formulieren, dass es wieder geht in die falsche Richtung. Aber ansonsten hat er das, glaube ich, alles schon sehr, sehr gut durchblickt und ich halte ihn auch für einen sehr interessanten Gesprächspartner hier. Ich suche das gleich mal raus und stelle die Links von den Videos hier mit ein. Also Ottmar Issing fand ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Ach, ein Goldman Sachs Man. Ja, den können wir gegen Ulrike Herrmann ansetzen. Ja, könnte man mal einladen vielleicht. Also ich weiß ja genau, wo der wohnt. Ich wollte ja schon mal länger mal vorbeischauen. Auf Google Maps habe ich ja seine Wohnung so ausfindig gemacht in Würzburg, aber weiß nicht, ob der da noch ansässig ist. So. Ja, wenn jemand Kontakt hat, finde ich Issing nicht schlecht. Ja, also wir können uns auch gerne mal wieder mit Leuten unterhalten, die ein bisschen kontroverser sind oder mit Leuten, die nicht ganz unserer Meinung sind oder mit Leuten, von denen wir vielleicht auch mal was Neues lernen können. Wäre ich durchaus auch dafür. Ich glaube, gerade Miesig ist sicherlich ein interessanter Journalist, aber ob für uns persönlich aus der AG da jetzt was Neues bei rumkommt, weiß ich nicht. Wie wäre Thorsten Boleit oder irgendeiner der andere von dem Ludwig von Mises Institut? Das soll sich Danny drum kümmern, oder? Pro 2 aus der Richtung. Ja, man könnte sich auch mit der Geschichte nochmal auseinandersetzen, was die österreichische Schule oder so so sagt. Würde ich dann aber persönlich eher so machen, dass man Kritikpunkte sich raussucht und dann versucht, diese Kritikpunkte zu besprechen, möglicherweise. Bedarf also Vorarbeit. Also verstehe ich das richtig, du möchtest eher so eine Art Grillfest bei dem machen. Von mir aus nenne es so. Ist sicherlich interessant, um, ich sage mal, die Balance zu wahren zwischen, wir wollen alles irgendwie staatlicherseits kontrollieren und lenken und der anderen Sache, ja, wir sollten uns nicht so viel Wissen anmaßen, wie der Hayek das genannt hat, dass man überhaupt dieses alles tun könnte in voller Fänglichkeit. Also das, was was die eigentliche Bedeutung des Begriffs liberal ist. Ja, dazu habe ich nachher noch ein paar Anmerkungen. Ich habe ja noch bei sonstiges was reingeschrieben. Die Frage, was liberal ist, gehört auch dazu. Jo, Also eigentlich können wir sonst auch jetzt hier, wenn noch jemand was zu Music oder so sagen würde, ansonsten würde ich jetzt nochmal auf die Sonstiges springen. Ja, kann jemand ganz kurz sagen, was die Kernansätze von Music sind? Also den Mann höre ich zum ersten Mal heute, den Namen. Ich habe die Links reingestellt, schaust dir einfach an, 7 Stunden, 20 Minuten zusammen. Welche Zeile? Ab Zeile 76. Danke. Kann mir jemand den Link zum Pad, ich fliege dauernd raus und dadurch habe ich das nicht, ich versuche es dann festzumachen auf der Liste. Ah, okay, danke. Ansonsten habe ich es jetzt nochmal ins Ding reinkopiert hier. Gut, dann nochmal hier Sonstiges. Ja. Die Lage der BIZ. Das ist nicht die Lage der BIZ, sondern das sind Artikel, die sich auf den letzten Quartalsbericht der BIZ beziehen. Ja, richtig. Und was spiegelt ja die Lage der BIZ wider? Und die soll anscheinend nicht so gut sein, diese Bilanz. Und insofern hat sich da einer mal hineingedacht oder auch andere Berichte darüber gelesen. Ich habe nur diesen wahrgenommen und ich finde den nicht gerade unwichtig für die Lage des allgemeinen Finanzsystems auf dieser Welt. Und dass wir möglicherweise doch sehr kurz vorm Crash stehen. Also einige Argumente, die fand ich jetzt doch sehr bemerkenswert. Da meine Frage, Axel oder Arne oder wie auch immer, wie wichtig schätzt ihr die BIZ ein oder du mit, oder sagt man, naja, ist eine Bank unter vielen und so weiter, so mächtig ist die jetzt nicht. Rudi? Naja, zuerst einmal auf den Link, den du hier reingestellt hast, bevor ich mich über die BIZ oder bevor ich über die BIZ rede, würde ich vielleicht lieber über den Link reden, dieses wallstreetonline.de, nicht zu verwechseln mit Wall Street Journal. Das scheint mir eher eine Seite zu sein, die nicht unbedingt unsere Präferenz haben sollte. Matthias? Ja, also der Link ist ja schon vor der Bundestagswahl vom Paul in einer anderen Sitzung gepostet worden. Ich habe das damals auch aufgegriffen, habe mir das angeschaut. Ich kenne Wall Street Online noch von Anfang der 2000er Jahre, wo ich selbst noch im Stockmarket gehandelt habe. Damals kam die Seite auf. Der eigentliche Artikel kommt ja nicht von Wall Street Online, sondern von deutschen Wirtschaftsnachrichten. Richtig. Und bezieht sich auf den Quartalsbericht und dort zusätzlich noch zu dem Berater der OECD, William White, der früher Chefökonom bei der BIZ war. Den hat übrigens auch Frank Giebel vor kurzem hier über irgendeinen der Mailinglisten geschickt, also William White jetzt unabhängig von diesem Artikel. Ich habe es erstmal letzte Woche als einen Versuch der deutschen Medien, die das aufgegriffen haben, es war auch noch die Welt, die das aufgegriffen hat, aber sonst niemand, ich habe das ein bisschen beobachtet, den Eindruck, das ist nochmal so Crash-Stimmung, Panikmache, um der AfD Wählerstimmen auf die Wahluhr am Wahltag zu lenken. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass William White eine Person ist, die man ernst nehmen muss. Sie kommt halt aus dem Lager, das sich gegen die Art von Zentralbankpolitik wendet, scharf sogar, wie es im Augenblick gehandhabt wird. Die BIZ hat in ihrem letzten Quartalsbericht ebenfalls eine sehr scharfe, also ihr jetzt scheidender Chefökonom, eine sehr scharfe Kritik an der Geldpolitik, wie sie zurzeit gemacht wird, geäußert. Also es passt hier ins Bild, dass sich die BIZ hier klar abgrenzt von der Politik der Fed und der anderen Notenbanken. Inwieweit das jetzt ein Hort noch von den Orthodoxen ist, also das bleibt abschließend jetzt mal offen, das müssen wir mal vielleicht versuchen zu analysieren. Ich kannte William White auch von einer Diskussion bei der letzten INET-Konferenz in Hongkong, wo er mit Lord Taylor zusammengestoßen war, wo Lord Taylor halt relativ Positionen dort zumindest angeschnitten hat, wie 100% Money, wie Eigenkapitalsregelungen nach Helwig. Also sehr, sehr die ganzen Reformmöglichkeiten in seinem Vortrag skizziert hat und William White den konservativen Gegenpart dort gespielt hat. Das jetzt vielleicht mal so erläuternd über den Zusammenhang. Bisher haben die anderen Leitmedien das nicht aufgegriffen. Insofern relativiert es sicherlich ein bisschen, Paul. Und man kann dadurch erkennen, dass das so ein bisschen genutzt worden ist aus einer gewissen Ecke, die halt an Positionen festhält, dass das alles zu einem Crash führt. Während die anderen ja das nicht so sehen. Das ist mal so vorläufig meine Stellungnahme dazu. Ja, sehr gut, Matthias. Das fand ich jetzt schön auch von deinem Wissenshintergrund auch erklärt, um zu sagen, wie man eben halt so einen Artikel auch einzuschätzen hat. Ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, die Leute, die ja hier auch Know-how verkörpern oder verkörpern wollen, ich finde schon, dass man dies dann eben auch, so wie du es ja jetzt auch vorbildhaft gemacht hast, auch erklären soll der Gemeinschaft, wie man es einzuschätzen hat, wie wichtig so ein Artikel ist und unter welchem Hintergrund man ihn da auch sehen sollte. Und interessant jedenfalls. Vielen Dank für deine Stellungnahme. Axel? Also wo ist denn die BIZ überhaupt angeordnet? Das in diesem ganzen Gebilde. Was haben wir denn bisher behandelt? Wir haben so ein bisschen Geschäftsbankbereich behandelt. Das innerhalb eines Währungsraums. Wir haben ein bisschen behandelt Geschäftsbank, Zentralbankbereich und die BIZ ist meines Wissens jetzt im internationalen Zahlungsverkehr irgendwo da drin angeordnet. Etwas, wer mich fragt, wo ist die BIZ angeordnet, dem kann ich im Moment nur sagen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es diese drei Buchstaben gibt und dass die irgendwo im internationalen, also Devisenzahlungsverkehr irgendwo... Hat die was mit der IWF zu tun? Ich habe mich jetzt auch nicht so jetzt schlau gemacht. Vielleicht weiß der Matthias da Bescheid. Also, dass da direkte Verbindung irgendwo zum IWF besteht. Internationaler Währungsfonds. Ja, nee, das ist schon klar. Also eigentlich ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich die Zentralbank für Zentralbanken und macht im Prinzip Oversight in den ganzen Clearing-Aktionen zwischen den großen Zentralbanken auf diesem Planeten. Und die haben so ein bisschen den Überblick, was insgesamt passiert. Allerdings ist es auch ein Riesengebäude, wo wahnsinnig viele Leute arbeiten. Deswegen, die machen ganz viele verschiedene Geschichten. Wo ansässig? In der Schweiz? Ja, Basel. Darf ich nochmal? Bitte. Ja, das ist hochinteressant. Also ich weiß ja nicht insgesamt, ob da noch andere Leute jetzt hier einen Beitrag leisten wollen. Es ist tatsächlich so, dass die bei uns hier in der AG Geldordnung bisher so gut wie keine Rolle gespielt hat. Also ich habe das zwar öfters mal in Diskussionen am Rande mit erwähnt oder auch bei den lockeren Zusammenkünften. Sie ist die älteste Organisation, wenn man jetzt damit noch mit Weltbank, IWF und OECD und so weiter vergleicht. Sie ist nämlich schon 1930 gegründet worden. Aber ich will jetzt nicht einen historischen Abriss hier machen, das würde zu lang führen. Das kann man vielleicht eine Wiki-Seite mal erstellen, wo man das Ganze... 1930? 1930, ja. Die FED ist doch 1913, oder? Das waren jetzt die internationalen Organisationen, nicht nationale Notenbanken. Da ist die älteste dann die Bank of England. Sie ist wahrscheinlich eine sehr, sehr unterschätzte Organisation. Also da treffen sich alle zwei Monate die 16 führenden Notenbanker der Welt. Alle zwei Monate. Der Turm, von mir immer scherzhaft, der Turm von Mordor genannt in Basel, ist so ein exterritoriales Gebiet innerhalb der Schweiz. Also steht außerhalb der Schweizer Jurisdiktion. AMT hat schon gesagt, sie hat eigentlich eine Übersicht über die Zahlungsströme und so weiter der Zentralbanken untereinander, was andere Zentralbanken so gar nicht haben. Insofern ist es schon mal interessant, dieser Begriff Zentralbank der Zentralbanken ist interessant, ja, den du formuliert hast. Dort ist das Finance Stability Board angesiedelt, dort werden die Basel und die ganzen Regulierungssachen gemacht. Die werden jetzt, ist zwar überlegt, dass die so ein bisschen ausgelagert werden und einen eigenen Organisationsstatus bekommen sollen, aber sind bisher dort angesiedelt. Und das ist ja eine der wichtigsten institutionellen Plätze, wo entscheidende Dinge festgelegt werden in der Finanzmarktregulierung. Basel 1, 2, 3 ist ja nur der Stichwort dafür. Also das ist schon eine Organisation, dort werden die sogenannten Swap-Geschäfte auch teilweise abgewickelt zwischen den Notenbanken. Also es gibt eine ganze Menge von wirklich Hinweisen, dass wir diese Organisation mal etwas stärker unter die Lupe nehmen sollten, welche Rolle sie insgesamt in dem weltweiten Geschehen spielt. Ja, finde ich sehr gut. und das ist es ja auch, dann ist eine Frage, die wenn hier Euronen nach Timbuktu gehen, oder nehmen wir das größere Land China, worüber wird das eigentlich abgewickelt? Haben die eine bilaterale Zusammenkunft in dem Moment, also ein Zweiergeschäft? Oder ist da eben, so wie wir das zwischen Geschäftsbanken haben, etwas drüber ein Abwickler oder zwischen den europäischen Zentralbanken, die EZB ist? Irgendwo muss die angeordnet sein. Dass das jetzt auch noch der Ort ist, so wie bei der EZB, sich die Zentralbanken der Euro-Länder, Zentralbanken der Euro-Länder treffen und da regelmäßig beratschlagen, was können wir denn mal wieder tun oder können wir überhaupt was tun. Dass hier das international auch stattfindet, ja, das bietet sich ja dann gerade an, dass es dann dieser Ort ist. Aber die eine Sache ist, wo ist das Ding geldtechnisch angeordnet? Und das Geldpolitische, das ist halt Reden. Ne? Und da geht auch Meinung mit hinein. Naja, ich stelle mir das so vor, dass die führenden 16 Notenbanker der Welt, dass für die das ein Platz und ein Forum ist, wo sie sich austauschen und wo die Koordinierung der Geldpolitik weltweit behandelt wird, Axel. Wir wissen ja, dass die Fed die Notenbank der USA ist, aber dass sie auch Funktionen ausfüllt, die weltweit von Bedeutung sind. Möchte ich jetzt auch gar nicht näher erläutern, aber das wissen wir alle. Sie ist immer wieder in dem Dilemma, dass sie einerseits den Binnenmarkt im Auge haben muss, was ihre Geldpolitik dort bewirkt, aber sie muss genauso im Auge haben, weil sie ja die Weltleitwährung stellt, wie ihre Politik im internationalen Geschehen wirkt. Deswegen, es wird nicht im IWF dort auch, aber IWF hat eine andere Aufgabe, auch die Weltbank hat eine andere Aufgabe. Dort kommen nicht die Notenbanker zusammen, dort werden andere Sachen gemacht. Die BIZ, die ist so ein bisschen im Schatten, dort treffen sich die 16 wichtigsten Notenbanker und dort wird das ausgehandelt, was die jeweilige Politik von ihnen ja in der Interaktion irgendwie auslöst und dort stimmen sie sich ab. Okay. Ich hatte mich zu Wort gemeldet, das ist wahrscheinlich bei den ganzen für dich schwer zu sehen hier, Wischer. Nee. viele Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen, weil du gerade sagtest, Matthias, dass eben die 16 wichtigsten Notenbanker der Welt sich dort treffen, der BIZ, und dort machen sie sicherlich auch Politik, nicht nur Geldpolitik, sondern auch anderweitig Politik. Hatte ich gerade wieder so den kurzen Gedanken, okay, wir wissen, unser EZB-Banker kommt von Goldman Sachs, könnte man mal rausfinden, wo denn die anderen 15 herkommen. Richtig. Aber das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen sekundär. Die Frage ist, welche Funktion hat die BIZ? Ist es vielleicht die Funktion, Target 2 Salden auf Weltebene zu dokumentieren? Was machen Sie draus? Also eher diese politische Geschichte und Beeinflussung auch der Politik und so. Also ich halte es schon für interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Ist zwar für mich im Moment nicht vorrangig, aber interessant ist es auf jeden Fall schon. Ja, Moment, Paul ist dran. Ja, also ich möchte mich da anschließen, genau was Rudi sagt. Also da sollte man hinter den Kulissen mal nachgucken, wer da im Vorstand sitzt, Aufsichtsrat, inwiefern die auch selber Geld schöpfen können und auch Einflüsse haben können. Es ist eine Bank, ne? Also insofern obliegt ihnen ja auch eine gewisse Macht und eben diese Einflüsse auf die Geldströme dieser Welt und so. Also da sollte man mal die Lupe ansetzen und da mal sehen, was da Sache ist. Axel? Ja, Rudi hat schon gesagt, das Ding, was wir vorhin hatten, Target 3, darüber Target 2 und bei der BIS wäre es dann das Target 1. Also man kann die komplette Pyramide darüber nachher am Ende aufbauen. Was ist genau Target 1 dann? Wenn man es durchnummeriert, tät ich es jetzt ganz frech nachher Target 1 nennen. Ne? Kann ich mir jetzt aber nicht wirklich was drunter vorstellen, so. Die Zentralbankengeld sogar mit Nein, die Dokumentation der Geldströme zwischen den einzelnen größeren Zentralbanken, wenn wir jetzt mal sagen, die EZB wäre die Zentralbank für Die Eurozone, die FED wäre ja die nächstgroße Zentralbank, die Bank of England wäre eine Zentralbank, die Bank of Japan wäre eine Zentralbank und die Geldströme zwischen diesen Zentralbanken, die werden dann dokumentiert im Target 1, also die sogenannten Forderungen und Verbindlichkeiten in der Dokumentation. Gut, ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt, aber das könnte man ja mal herausarbeiten. Matthias? Ja, ich denke schon, dass sie über Informationen verfügt, die niemand anders auf der Welt sonst hat. Es dringt bloß nichts von diesen Informationen nach außen. Das ist ja das Geheimnisvolle an der BEZ. Das ist wie so ein Laden, den alle, wie gesagt, mittragen und der dann irgendwie so über dem Ganzen schwebt. Man kann von dort immer, die Quartalsberichte sind auf jeden Fall sehr lesenswert. Es ist auch, wie gesagt, ein Hort einer Position, die sich klar unterscheidet von der Position der Fed zum Beispiel. Das ist ganz auffällig in den letzten 20 Jahren. Es gibt da einige legendäre Zusammentreffen in Jackson Hole und bei anderer Gelegenheit, wo Ökonomen von der BIZ immer Positionen der Fed kritisiert haben. Also bei Greenspan ging das schon los. Ich könnte William White in Jackson Hole mit anderen amerikanischen Notenbankern und so weiter und so fort. Also wenn man da ein bisschen sich hineinarbeitet, merkt man das sofort. Wer halt uns Informationen geben kann, denke ich mal, sind unsere zwei Schweizer Kollegen Marc Dietli und Markus Diemeyer. Wenn wir die also das nächste Mal bei uns haben, können wir die gezielt nach der BIZ befragen, weil die haben auch direkten Kontakt mit Ökonomen dort, soweit wie ich das einschätzen kann. Claudio Borio zum Beispiel ist auch einer der wichtigsten Ökonomen, die sowohl im Blog Nevermind the Market als auch beim Fazit-Blog zitiert werden. Also ein ganz wichtiger. Jetzt kommt ein Südkoreaner von Cambridge und der dann später auch in den USA noch war, wird der nächste Chefökonom der BEZ ab 1. weiß nicht mehr ganz genau, 1. Dezember oder nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Da müssen wir uns die Informationen versuchen, auch ein bisschen zu holen. Ja, das würde ich doch mal gerne im Hinterkopf behalten mit der BIZ, dass man die Schweizer da was drauf ansprechen könnte. Möchte jetzt noch jemand was zum Thema BIZ sagen? Dann will ich jetzt hier zu den letzten Punkten an der Sonstiges kommen. Ich glaube, von Matthias. Ja, genau. Fast so ein Tagesreport. Also kurzer Bericht von der Vorstandssitzung von vorhin, ich mach's da auch wieder knapp. Es war jetzt gar keine große Wahlnachbetrachtung oder irgendwas, sondern man hat sich kurz darüber unterhalten, ob man die 5%-Hürde in Frage stellen möchte vor dem Bundesverfassungsgericht. Es wurde dann verworfen, weil wir schon eine Klage gegen die 3%-Regelung vorbereitet haben, die fertig ist und die jederzeit zum Bundesverfassungsgericht abgeschickt werden kann. Bloß der Bundespräsident hat das Gesetz noch nicht unterschrieben und ist deswegen noch nicht erschienen. Auch eine einzigartige Situation, schon lange von Bundestag verabschiedet im Bundesrat. Und der Bundespräsident unterzeichnet es nicht und deswegen kann man auch keine Klage einreichen. Also auch wieder so ein merkwürdiger Zusammenhang, was ja für die Europawahl nächstes Jahr von einiger Bedeutung ist. Gab es heute eine Rede von Nick Haflinger im Landtag in NRW. Die habe ich heute auch schon über die Mailingliste gegeben. Ja, der Link ist nochmal jetzt von jemand freundlicherweise reingegeben worden. Kann man sich auch anhören. Ist hochinteressant. Viele unserer Themen hat Nick Haflinger im Landtag, kurz bevor die Ministerpräsidenten nach ihm ans Pult gegangen ist, im Plenum vorgetragen. Und das sollten wir hier schon mal festhalten, dass jemand Sachen in einem Landtag aufführt, die uns hier auch am Herzen liegen. Und da sollten wir vielleicht auch unsere Aufmerksamkeit mal hinlenken. Wir wussten ja schon, dass diese Podiumsdiskussion über die Schuldenbremse stattgefunden hat, die Robert Arnold organisiert hatte. Da liegen noch nicht jetzt finale Sachen vor, da habe ich was anderes gepostet heute Mittag. Gibt's Reibereien in der eigenen Fraktion über die Position zu diesem Punkt. Sicherlich hat auch der eine oder andere mitbekommen, dass einer der Fraktionsmitglieder, Robert Stein, den einige hier auch noch kannten, von der früher AG-Koordinator in der AG Wirtschaft war und als 20. in den Landtag eingerückt ist, die Fraktion verlassen hat, weil es menschliche und inhaltliche Differenzen gegeben hat. Näher möchte ich jetzt gar nicht mal analysieren und so weiter. Ich bin im Augenblick im Gespräch mit allen Beteiligten. Es geht von dem Fraktionsvorsitzenden über Nico Kern bis Robert Arnold, um da mal so eine Einschätzung zu bekommen, was da eigentlich los ist, um die verschiedenen Sichtweisen mal kennenzulernen. was da der Hintergrund sein könnte. Aber das ist noch nicht abschließend zu beantworten. Dann war ich... Ja. Kurze Nachfrage, du hast heute auf der Mailingliste den Zwischenstand gepostet zu der Schuldenbremse-Diskussion und hast gesagt, hier sind die bisherigen Dokumente, aber du hast zweimal den gleichen Link reingepostet. Also das war jedes Mal das gleiche Dokument. Ja, das war einmal wahrscheinlich nur die Hauptseite und dann das Dokument, oder habe ich einen Fehler gemacht, Rudi? Die schriftliche Zusammenfassung, die Robert angekündigt hat von dem Ereignis, die ist noch nicht fertig. Okay. Also ein inhaltlicher Punkt, da habe ich sehr schmunzeln müssen, von diesem verlinkten Dokument. Sie machen sich Sorgen über die Anlagemöglichkeiten der Pensionsfonds und Lebensversicherer, wenn die Schuldenbremse greift. Nein, das war ja das IMK. Ich möchte gar nicht wissen, was der Generalsekretär des Sachverständigenrates für eine Position eingenommen hat. Axel, von dem haben wir ja gar kein Papier. Da bin ich wirklich mal gespannt, was dann die Summary uns dann noch an Informationen bringen wird. Robert hat gemeint, mit dem ich also vorgestern 30 Minuten lange telefoniert habe, dass er zur Aufklärung beigetragen hätte mit dieser Veranstaltung und einige Vorurteile und Sonstiges schon ein bisschen glätten konnte. Das muss man mal wissen, er ist ja ein Befürworter der Schuldenbremse. Also wie gesagt, wir müssen uns mal jetzt gedulden, bis das Papier fertig ist, und das sollten wir dann unbedingt hier bei uns analysieren. Weil das hat ja nicht richtig funktioniert. Es wurde nicht aufgezeichnet, man konnte im Mumble dabei sein. Diejenigen, die ich gesprochen habe, haben mir gesagt, es war also fast nicht zu verstehen. Insofern konnten wir da ja überhaupt nicht dran partizipieren. Ich hätte jetzt noch die Sprechstunde von Martin Delius heute, oder gibt es da noch vorher noch einmal eine Frage? Nicht der Fall. So, es gab heute von zwei Abgeordneten des AGH Berlin eine Sprechstunde, die habe ich bei Twitter zufälligerweise aufgenommen, habe mir dann diese eine Stunde gegönnt und habe da dort zugehört. Und das war insofern interessant, mal die Berliner Sichtweisen irgendwo hier kennenzulernen, wie die unsere Partei verorten, wie die ja, ich habe es ja auch versucht, auf die Euvicon irgendwie zu lenken. Ich habe mich also über Chat mit denen dann unterhalten können und da einbringen können. Das haben sie auch aufgegriffen. Habe dann die Verlinkungen, den Kontakt und unsere Euvicon-Webseite dort platziert, mit dem Hintergrund, dass halt auch Abgeordnete, die wirtschaftsnah hier arbeiten, zu uns kommen das nächste Mal. Das wurde sehr begrüßt und auch aufgegriffen, positiv. Dann war noch... die Europapolitik ist als sehr, sehr wichtig eingestuft worden. Also bei der Frage, was die Kernthemen, also es gab so eine Frageliste praktisch, die abgearbeitet haben in dieser Sprechstunde. Das war schon die 34. Sprechstunde der beiden. Dann wurde Ausrichtung der Partei, Kernthemen der Partei, und da gab es halt ganz interessante Positionsbestimmungen von Martin Delius. Wo ich einfach sage, die liegen sehr nah bei denen, die wir hier haben, wobei ja unser AG gar nicht so politisch, sage ich mal, bisher sich einbringt, sondern eher den erkenntnistheoretischen und programmatischen Teil betont hier hauptsächlich. Also da sollten wir unbedingt in einen Gesprächsverhältnis eintreten mit denen. Da sehe ich echt Perspektiven einfach. Und wenn ich das dann sehe auf der anderen Seite mit der NRW-Fraktion, dann hätten wir schon zwei Gesprächsfäden, wo wir innerhalb der Partei, wo ich eine große Übereinstimmung einfach feststelle, auch mit uns, mit unseren Bundes-AGs, AG Wirtschaft, AG Geldordnung. Und ja, machen wir uns nichts vor, es stehen ja in den nächsten Wochen hier eine ganze Menge Dinge an. Also über in der Partei nicht nur, dass der Bundesvorstand neu gewählt werden muss und so weiter, sondern da wird es auch um Positionen der Partei gehen, die dann also mit Personen ausgedrückt werden und symbolisiert werden, die dann gewählt werden. Also wir müssen uns da selbst mal überlegen, welche Rolle wir da spielen wollen, und mit wem wir hauptsächlich da im Kontakt miteinander reden möchten. Aber einen Punkt habe ich jetzt vergessen, der auch noch wichtig war. Das war Europapolitik. Ah ja, das Liberale, wo vorhin jemand gesagt hat. Hat der Martin Delius gesagt, wir werden eben keine liberale Partei, sondern mit einem klaren ordnungspolitischen Rahmen. Das fand ich eine hochinteressante Aussage. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und bewerte das jetzt nicht. Wenn das jemand selbst noch mal jemand nachhören möchte, ich weiß nicht, ob es aufgezeichnet worden ist, aber ich vermute schon im Stream. Ja, dann kann man das heute nochmal. Wir waren heute nicht witzig genug, ja, das ist auch gut. Ich fand, dass wir die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen witzig waren. Das ist Dr. Simon Weiß und Martin Delius gewesen, die diese Sprechstunde gehalten haben. Also das war jetzt auf jeden Fall mal so ein kurzes Summary von wichtigen Dingen, die heute passiert sind. Jo, danke Matthias. Ich habe im Pad die Links da hinzugesetzt zu den angesprochenen Dingen. Ah, Matthias, ich finde es sehr interessant, dass du diese Anmerkung, wir sind keine liberale Partei, weil wir einen klaren Ordnungsrahmen wollen. Auch die Liberalen, selbst die Libertären wollen einen klaren Ordnungsrahmen. Und der Ordnungsrahmen heißt ganz klar Eigentumsrecht. Wenn nämlich dieses Eigentumsrecht nicht mehr durchgesetzt wird, dann würden die Libertären alle und alle Liberalen, die würden Zed und Modulo schreien. Dann Erbschaftsrecht, das Weitervererben von Vermögen etc. ist einer der Eckbausteine. Und dann auch Vertragsfreiheit. Das sind meines Erachtens ganz klar ordnungspolitische Komponenten. Auch die Honorarregelungen, ja. Die Liberalen sagen ja, nein, bloß, ne, die Tarife, Tariffreiheit und so weiter, ne, aber Ärzte und gerade auch was Rechtsanwälte betrifft, das wollten sie aber als Gesetze festgeschrieben haben wollen, ne, laut Gregor Gysi und den Linken. Ich habe noch was vergessen, und zwar die Themenbeauftragten. Martin Delius nimmt ganz klar eine Position ein, dass Themenbeauftragten Sprecher nach außen sein sollen. Auch das fand ich sehr markant und steht schon im Gegensatz zu so manch einer Position hier, dass das nur ein Netzknoten nach innen sein soll. Also es lohnt sich für uns einfach mit gewissen Personen, ja, hier ins Gespräch zu kommen, einfach um zu sehen, stimmen wir damit überein, stimmen wir davon eher, also gibt's da Unterschiede, weil sonst habe ich den Eindruck, bleiben wir vielleicht doch so ein bisschen in unserer Blase. Das bedeutet jetzt diesen politischen Teil, inwieweit wir als AG auch um politisch irgendwas machen wollen. Die anderen beiden Sachen, programmatisch und erkenntnistheoretisch, da sind wir ja stark, wie wir wissen. Da sind wir ja eine der AGs, die das am besten bisher hinbekommen haben, nach meiner Meinung. Nicht nur mit dem Blog, sondern mit unserem Wiki, mit unseren erarbeiteten Meinungen, also Mehrheitsmeinungen, mit unserer, auch jetzt äußert sich es mittlerweile auch im programmatischen Teil. Aber der politische Teil und unsere Vernetzung in der Partei, das scheint mir noch etwas unterrepräsentiert zu sein. Ja, und wir sollten auch überlegen, ob wir da auch jemand auch, naja, oder auch mal darüber nachdenken, jemand auch für den Bundesvorstand vorzuschlagen, aus den Reihen. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen sehr viel. Ja, das ist ja die politische Ebene. Ne? Ja, das würde ich jetzt aber bitte, Paul, jetzt hier nicht in der Sitzung irgendwelche Politgelaber machen. Das können wir irgendwann anders. Also ich kann da privat machen. Also ich finde, es ist kein Gelaber, ja. Also um das mal klar zu machen. Ich meine, eine Partei ist extra dafür da, um Politik zu machen und zu gestalten. Ne? Also das finde ich ein bisschen merkwürdig, ne? Und auch hier so eine AG. Ja, die Partei, aber nicht die AG. Die Aufgabe der AG ist es nicht. Mhm. Solche Dinge zu tun. Nein, AG hat natürlich riesen Einflüsse, hatten wir ja auch gesehen, Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, also auch Initiative. Das war was ganz anderes, Paul, vermisch nicht bitte alles. Ich würde das Thema gern beenden. Wir können unsere das Idee vielleicht nach der Paul, wir können das vielleicht nach der Sitzung im freien Teil besprechen. Genau, ich würde es gerne beenden, nämlich. Mit Fahrgelegenheitspad nach Bremen oder sowas. Da können wir uns dann vor Ort auch mal besprechen, schönen Mittag. Jo, Rudi hat hier noch was eingetragen. Ja, danke schön. Ich wollte nicht dazwischen funken, weil ich das genauso sehe wie du, Wischer. Ich habe mir gedacht, du wirst es schon tun. Weil es fiel mir gerade ad hoc ein. Und zwar zwei Sachen. Einmal, vorgestern war Sitzung AG Wirtschaft und ich habe schon vor Wochen geworben bei der AG Wirtschaft, ob die nicht die Anträge 007, 008, die wir also sehr früh, in der Zwischenzeit sind wir schon bei über 140, eingebracht haben in die Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm, ob nicht die AG Wirtschaft das unterstützen könnte, also mit unterschreiben würde. Wir haben eine sehr angeregte, interessante Diskussion geführt am Montag, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch, also wir haben dann keine Abstimmung gefunden. Lag sicherlich auch an der Beteiligung. Waren nicht so viele da. Aber wir haben ein Meinungsbild eingeholt und auch ein paar Anregungen bekommen. Und das Meinungsbild war auf jeden Fall positiv für beide Anträge, deutlich positiv. Also das hat mir schon mal gereicht für diese beiden Anträge. Das fand ich schon mal sehr gut, dass nach kurzer Diskussion dann doch, auch wenn vorher Leute eher dagegen argumentiert haben, dann nach kurzer Diskussion doch verstanden haben, worum es uns geht und dann doch im Meinungsbild dafür votiert haben, auch wenn berechtigte Kritik da war. Aber wir schaffen es nicht mehr bis Montag, das umzusetzen, glaube ich, was da an Kritik war. Also, dass man es besser erläutern muss und so weiter und so fort. Also, ich habe die Zeit nicht mehr bis Montag, das umzubauen und umzusetzen. Piratos ist jetzt nicht da, aber der hatte die Anregung gemacht, bei diesen Fragen und Antworten, die wir dort drauf gegeben haben, gerade bei dem Thema Staatsfinanzierung in der Eurozone, daraus vielleicht ein FAQ zu machen mit einer Aufnahme, also im Prinzip so ein Podcast zu erstellen, das heißt die Fragen stellen und dann die Antworten darauf geben. War eine tolle Idee, könnte man sich merken fürs nächste Mal, dass man sowas vielleicht mal einfließen lassen könnte bei Begründungen zu Anträgen, dass man die FAQs eben nicht schriftlich, sondern über Aufnahmen, Podcast-Aufnahmen eventuell mit einfließen lässt. Das nur mal so kurz am Rande. Das nächste, was ich noch ansprechen wollte. Kurze Anmerkung, Rui. Ja. Was ist mit den Kaminzimmergesprächen? Die sind ja die Aufnahme, wie die entstanden sind und inklusive Erklärungen und Diskussionen. Ja, aber die beantworten ja nicht die Fragen, weil die Leute, die bei den Kaminzimmergesprächen dabei sind, sind ja schon der Meinung, dass das so gemacht werden soll. Und die Fragen sind ja eher ein bisschen, ich sag's mal, nicht despektierlich, aber ein bisschen trivialer. Und die Antworten darauf sind auch dementsprechend trivialer. Und deswegen könnte man sowas mal anregen für die Zukunft, dass man sich tatsächlich mal überlegt, wir holen mal Leute ran, die sich mit der Thematik nicht so gut auskennen, die den Antrag lesen und dann Fragen stellen. Und diese Fragen dann dementsprechend entweder in einem Podcast oder in einem Text dann beantworten. Also ich fand die Idee gut. Jetzt bis Montag schaffen wir es hundertprozentig nicht mehr und deswegen nehme ich es nur für mich mit. War eine gute Geschichte, hat mir sehr gut gefallen und ich habe was gelernt und für die Zukunft können wir was besser machen. Matthias hat sich noch zu Wort gemeldet zum gleichen Thema. Ja, bitte. Ja, ich fand das ebenfalls wie Rudi einen sehr guten Montag, wenn ich auch nur die Hälfte der Zeit dort sein konnte. Ich musste dann leider auch wieder zum dicken Engel, da gab es wieder andere Probleme. Aber wir hatten dort die Gelegenheit, mal bei unserer Nachbar-AG Positionen, die wir erarbeitet haben, deswegen fand ich das auch eine sehr gute Idee, Rudi, dass du das dort eingebracht hast zur Diskussion, mal testen konnten, wie bei Personen wie Thomas Küppers, Bastian, einem Mitkrieger und einem Brax. Das waren nämlich genau die vier, die da waren. Die andere Hälfte der Personen haben ja Leute von uns dargestellt, Rudi, und die Meinungsbilder haben wir natürlich deswegen positiv hinbekommen, weil wir weitgehend dafür gestimmt haben. Aber wir haben, wie du gesagt hast, einiges bewegt, zumindest nachdenken bei den anderen Personen. Die erste Reaktion war ja erst einmal, Thomas Küppers, Bastian und auch die anderen beiden, die da gar nichts mit anfangen konnten, weil dieser paradigmatische Schock war richtig spürbar, den wir da ihnen mitgegeben haben. Allerdings. Aber dann im Laufe der Diskussion ist das dann echt immer besser geworden. Aber es ist halt ein total toller Test. Stellt euch mal vor, jetzt bei Leuten, die noch viel weiter weg sind, das waren ja wenigstens noch Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, also die ein bisschen wirtschaftsnah sind, aber Piraten, wo das noch viel, viel weiter weg ist, wie viel größer muss dieser Schock noch bei denen dann sein? Also war eine wunderbare Erfahrung am Montag. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir dort Geldthemen, glaube ich, debattiert. Müssen wir fortsetzen, nach meiner Meinung. Okay, und jetzt wollte ich eigentlich auf das kommen. Ich habe heute einen neuen Antrag von Wischer gesehen, den habe ich verlinkt in Zeile 115, der sehr gut formuliert war. Also hat mir sehr gut gefallen. Er ist natürlich ein Konkurrenzantrag zu 007 zum Beispiel. Da muss man immer im Hinterkopf haben, ne, wenn nachher die Abstimmungen sind, die meisten Stimmen bekommen und irgendwie konkurrierend sind, einer fliegt raus halt von denen. Aber ich fand den von Wischer sehr gut und ich wollte A, darum bitten, dass sich jeder diesen Antrag mal in Ruhe durchliest und B, generell darum bitten, dass ich mal auch die AG-Mitglieder alle Anträge der Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm mal zu Gemüte führen. Einfach mal 2 Stunden Zeit nehmen, wenn mal irgendwo was ist, und sich hinsetzen und lesen. Und nicht erst dann lesen, wenn es dann in der Umfrage steht, sondern vielleicht schon mal vorher lesen und eventuell mit anderen diskutieren darüber, ob das genauso gesehen wird oder nicht. Das war eigentlich so ein bisschen meine Aufforderung, ein bisschen mehr Initiative für unser Wahlprogramm zu entwickeln. Matthias nochmal? Ja, eigentlich hat der Rudi fast so eine, vielleicht wolltest du was zu deinem Antrag noch bevor sagen, dann erst ist. Nö. Nö, immer diese Bescheidenheit von Wischer, super. Also ich wusste ja auch, dass das Ding im Werden ist und hat schon ein paar Vorinformationen gehabt und ich finde auch die Herangehensweise von ihm, dass wir Sachen einfach mal so in Frage stellen, das finde ich sehr gut, wenn ich mir diesen Antrag anschaue. Ansonsten bin ich dann ganz bei Rudi, da hat sich einiges getan, wir haben ja auch Malte heute Abend wieder hier als Gast, schön, dass du da bist. Der ja einer der Mitverantwortlichen ist für die ganze INI gemeinsames Europawahlprogramm. Das füllt sich ja richtig. Also gestern kam von Außenpolitik nochmal ein sehr guter Antrag, hat mir der Frank Giebel gesagt. Und insgesamt muss man sagen, dass ich doch die Verlängerung, die zweimalige Verlängerung der Zeit zur Einreichung von Anträgen gelohnt hat. Habt ihr vorhin oben auch noch Sachen besprochen, Malte? Gibt es irgendwelche neuen Informationen, die wichtig hier sind für uns? Nö, ich bin eben gerade erst nach Hause gekommen und ich habe da oben kurz gefragt, also ich war nicht bei der AG Europa-Sitzung dabei, aber ich habe gefragt, was die gemacht haben, aber nichts Wichtiges im Endeffekt, nichts, was es zu berichten gibt. Gut, wo stehen wir jetzt mit den Anträgen? Kurz vor 140, habe ich gesehen. Über 140. Haben denn Leute hier bei uns noch Sachen, die noch in der Pipeline sind, die noch Arne von Arne weiß ich's, noch jemand anderes auch? Also ist auf jeden Fall noch Zeit, 30.09. 7 Uhr morgens, soweit ich den letzten Kenntnisstand habe. Aber wenn es keine Wortmeldungen mehr sind, Wischer, dann übergebe ich wieder an dich. Jo, Paul hat noch eine Wortmeldung. Genau. Ja, bitte? Ich hätte ja diese Anregung schon mal hier ins Spiel gebracht, insbesondere bezüglich Axel, aber allgemein. Und da werde ich mich mal schlau machen, einen Buchverlag anzusprechen, ja, der auch, es gibt ja so viele Verlage, die auch vielleicht auch Probleme haben, was weiß ich, ja, und jetzt nicht nur immer so die typischen Medien und so weiter, dass die das auch mal dokumentieren, was wir uns ja hier erarbeitet haben. Du hast ja gerade selber gesagt, Wischer, es geht ja auch um Erkenntnisse, Informationen, die wir gesammelt haben, und ich finde schon, dass wir das auch irgendwo in einem Buch mal verewigen könnten. Ne, und das hat ja auch Langzeitbestand, sage ich mal, diese Erkenntnisse, die wir hier teilweise gesammelt haben. Und ich finde wichtig, dass man das irgendwo mal dokumentiert. Ich habe das vor Monaten schon mal zu Matthias gesagt, nimm mir doch meine Geschäftsidee nicht weg. Es ist sogar noch weitergehend. Wir hatten schon mal vor, die Podiumsdiskussion mit ihren Inhalten in ein Buch zu überführen. Aber auch das hat sich trotz mehrfacher Anläufe und mehrfacher Gespräche darüber nie konkretisiert. Also dann, ich würde jetzt die Aufgabe übernehmen, einfach mal so einige Verlage, die da prädestiniert wären, mal anzugehen, beziehungsweise anzuschreiben oder wie auch immer, ob die da Interesse dran hätten. Ja, und da zumindest jemand, ein Ghostwriter oder wen auch immer, vielleicht uns zur Verfügung stellen. Oh, darf ich da mal ganz kurz intervenieren, Paul? Tu es bitte nicht. Wenn wir irgendwann mal, was weiß ich, in 2-3 Jahren sagen, so, wir haben so viel Material, darüber könnte man mal irgendwas veröffentlichen, dann kann man darüber reden. Aber das jetzt ist viel zu früh und schon gar nicht 8 Monate vor einer Europawahl. Ja, gebe ich Rudi vollkommen recht. Ich meine, wir müssten erst mal was haben, was wir denen geben. Und das sehe ich nicht, dass jemand sich hinsetzt und das schreibt. Da schließe ich mich an. Ist auch gar nicht unsere Zielstellung. Gut. Sonst noch jemand was? Sonstiges Thema? Dann würde ich die Sitzung jetzt beenden. Es ist 22.12 Uhr. Ich danke für die Mitarbeit und bis nächste Woche. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter.